Stadt will schlafen gehen, die Lichter löschen aus, vom Himmel Sterne niedersehen, still wird in jedem Haus. Ich nur bin da keine Ruh, mein Herz sehnt immer zu sich nach dir. Fall mir dann die Augen zu, erscheint im Traum dein Bild noch vor mir. Leer ist mein Leben ohne dich, dich brauch ich immer zu. Nun liegt der Mond ein Schimmer, die kleine Stadt und du. Mich friert der Schlaf noch immer, ich finde keine Ruhe. Thank you.